Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute, der Griff nach den Sternen, das Universum der Space Music. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Kino mit Man on Mars, das Universum der Space Music, das ist das heutige Thema des Soundchecks. Space Music, das definiere ich nicht auf ein musikalisches Genre alleine, sondern Space Music ist wie der Space, der Raum selbst unendlich weit. Hier sind der Vorstellungskraft der Musiker keine Grenzen gesetzt, mal Dance, mal Hip-Hop, mal Rock, mal sphärische Sinti-Klänge. Es geht in Text und Musik um vielseitige Perspektiven. Begleiten Sie mich auf dieser akustischen Reise in das Reich der Space Music. Weiter geht es mit Nucleus, deren LP Space is the Place Mitte der 80er erschien. Für die Rapper und Songtüftler der Band geht die Party im Weltraum erst richtig los. Wir hören das Titelstück. Party, y'all. All aboard. All aboard. Der Macher der folgenden Band nennt sich nicht nur Spaceman, er fühlt sich auch so. Die Rede ist von der Gruppe Spiritualized. Die Reise des G-Spaceman oder die Reisen, die G-Spaceman beschreibt, finden eher im Kopf statt. Kein Wunder, dass diese CD auch im Design einer Tablettenpackung gereicht wird. Im Beipackzettel finden sich dann auch alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel 1 bis 2 Mal am Tag spielen, nicht Auto fahren und kein Alkohol dazu einnehmen. Dafür, dass G-Spaceman, der Macher von Spiritualized, jahrelang selbst tablettenabhängig war, hat er seinen ganz eigenen Humor und sein eigenes Raumfahrtprogramm entwickelt. Spiritualized mit Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Ladies and Gentlemen, we are floating in space. Strong today. giant step each day. All I want in life's a little bit enough to take the pain away. Getting strong today. A giant step each day. Oh, Er posiert direkt als Astronaut auf dem Cover zu seiner CD 18, auf der sich auch dieser Track We Are All Made of Stars findet. Und wie beim Moby typisch wird der Mensch von oben betrachtet, aus dem All, mit Blick auf die Erde und, wie gesagt, den Menschen doch, die sich immer mehr verlieren. Nicht ganz so einen kritischen Ansatz hat das Peter Thomas Sound Orchester, das mit der Filmmusik, und hier ist dieser inflationäre Begriff wirklich mal angebracht, zur Kultsendung Raumpatrouille beauftragt war. 1966 lief diese Science-Fiction-Serie im deutschen Fernsehen und Thomas machte dazu die Musik, ein wirklicher Könner auf diesem Gebiet. Hören wir Soundtrack, den Soundtrack zur Raumpatrouille und davon den Titel Jupiter's Pop Music. Wenn es so etwas wie eine Kultfigur der Space-Kunst gab, dann den Düsseldorfer Künstler und Werbestrategen Charles Wilb. Der erfand den Afrikola-Rausch in den 60ern und erlebte später selbst in einer Übungsstation für angehende Astronauten die Schwerelosigkeit. Ein einschneidendes Erlebnis für den vielseitigen Künstler und Visionär, der sich dann auf dem Dach seines Hauses ein UFO baute. Auf der CD McLunglow in Space, The Bunny Remixes, finden sich spacige Versionen von Musikstücken, die Wilb für seine Werbekampagnen verwendet hat. Space Music, reinster Güte, ist da der Mix von IO1 von Mad at Perfume. Hier ist Charles Wilb. Heute im Rahmen von Live Aid gibt es eine denkbare Wiedervereinigung von Pink Floyd. Roger Waters steht beim Konzert im Hyde Park wieder mit auf der Bühne. Den Begründer der Band dürfte dieser ganze Zirkus weniger interessieren, denn er hat angeblich mit Musik abgeschlossen. Die Rede ist von Syd Barrett, einer Kultfigur der Psychedelic Music und einer der bekanntesten Grenzgänger der Rockmusik. Auf frühen Pink Floyd-Alben findet sich dann auch ein Meilenstein der Space Music, natürlich noch mit Barrett, Astronomy Domini. Space Music, das ist auch, sich mit der Geschichte der Raumfahrt auseinanderzusetzen. Die englische Band Computer hat einen ihrer Songs der ersten Frau im Weltall gewidmet. Valentina Tereshkova war die erste Raumfahrerin, die von der Russischen Föderation ins All geschickt wurde. Grund genug für die englischen Kraftwerk-Kopisten, eine romantische Ballade zu schreiben. Ein Klassiker der Space Music. Valentina von Computer.

the days were numbered, the nights were spent in a rent-free furnished oxygen tent where a cyborg chef served up moonbeams, done super rapid on a laser beam. I needed nutrition to keep up the pace when I married the monster from outer space. Tentacle in hand, you could sense that the earthlings would not understand. They go nudge, nudge when we got off the bus, saying it's extraterrestrial, not like us, and it's bad enough with another race, but fuck me, a monster from outer space. Another age. She lives in 1999 with a new boyfriend, a blob of slime. Each time I see a translucent face, I remember the monster from outer space. Ja, auch das gehört zum Thema Space Music. Der großartige John Cooper Clarke mit seinem Song, oder soll ich sagen Geständnis, I've Married a Monster from Outer Space. Sie verbringen ihre Flitterwochen im Sauerstoffzelt und werden verspottet, wenn sie aus dem englischen Bus steigen. Die bizarre Welt des John Cooper Clarke halt. The All Seeing Eye ist ein loser Zusammenschluss von Künstlern aus dem englischen Sheffield. Ganz vorne aktiv Jarvis Cocker, Sänger von Pulp. Er hatte die Vision des ersten Menschen im All, der alles hinter sich lässt, um dieses Weltraumabenteuer zu erleben. Vertont in First Man in Space, The All Seeing Eye. I was the first man in space on our street. I had to leave my wife and kids behind. It was a chance I could not pass upon. It was the journey of a lifetime. I threw away my packing up as they were waving me bye-bye. Sometimes all I need is the air that I breathe, and the air that I breathe is so thin I get high. And I'm floating like God in his heaven, high in the stratosphere. Darling, come quick, you can see our house from here. Tim Buckley war schon zu Lebzeiten ein sehr bizarrer Vogel, eine Art Singer-Songwriter, der aus einer anderen Dimension zu kommen schien. Besonders gut dokumentiert ist das auf einem Song, vielleicht dem bekanntesten von Buckley, Star Sailor. Der Song hat 1970, als er veröffentlicht wurde, bestimmt einer Menge braver Hippies Albträume beschert und er bewegt sich auch heute noch völlig abseits des Raum- und Zeitkontinuums. Thank you. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Visit Venus, ein Hamburger Duo, das 1996 mit Stella Jungle, ein Chill-Out-Klassiker der spacigen Sorte, veröffentlicht. Nach den Nachrichten gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.